Zunächst die Eltern, dann die Ehemänner. Auch intellektuelle Betätigung, zum Beispiel als Schriftstellerin, wurde bei Frauen nicht gern gesehen. Der Herausgeber der liberalen Zeitschrift Leader brachte es 1850 so auf den Punkt. Meine Vorstellung von einer perfekten Frau ist die, sie kann schreiben, aber sie tut es nicht. Charlotte Bronte hat sich zum Glück nicht daran gehalten, sonst gäbe es heute Jane Eyre nicht. 1847 erschienen ist der Roman längst ein Klassiker. Die junge Jane bleibt sich gegen alle gesellschaftlichen Widrigkeiten treu. Damit fasziniert sie heute noch genauso wie vor 170 Jahren. Unser Hörspiel wurde im Jahr 2005 produziert. Im Dezember 2015 erschien die Neuübersetzung dieses wunderbaren Buches. Melanie Walz hat sie erarbeitet. Sie erweckt diesen Klassiker der viktorianischen Literatur zu neuem sprachlichen Leben in einer frischen und modernen Sprache. Ein Hörspiel fesselt in seiner akustischen Form. Wenn Sie aber auch das Buch lesen wollen, so sei Ihnen diese Ausgabe sehr empfohlen. Gleich hören Sie den zweiten Teil von Jane Eyre. Teil 3 folgt dann morgen um dieselbe Zeit. Falls Sie wissen wollen, was bisher geschah, hier eine Zusammenfassung. Jane Eyre ist ein armes Waisenmädchen, ungeliebt wächst sie bei reichen Verwandten auf. Als sie zu viel Eigensinn und Ehrlichkeit zeigt, wird sie ins Pensionat Lowood abgeschoben. Dort beginnt für Jane ein jahrelanges Martyrium, geprägt von Hunger und Gewalt. Doch auch Lowood und seine schwarze Pädagogik schaffen es nicht, Jane zu brechen. Nach der Schule nimmt Jane eine Stelle als Gouvernante auf dem Landsitz Thornfield Hall an, wo sie sich um die kleine Französin Adele kümmern soll. Adele ist das Mündel des Hausherrn Mr. Rochester. Von diesem alleinstehenden, unberechenbaren Mann fühlt Jane sich angezogen und auch bei ihm spürt sie Zuneigung. Eines Tages, Mr. Rochester ist seit einer Weile verreist, erhält die Haushälterin Mrs. Fairfax einen Brief von ihm. Gäste werden erwartet. Jane Eyre, Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Bronte. Übersetzung aus dem Englischen, Gottfried Röckelein. Bearbeitung und Regie, Christiane Ohaus. Zweiter Teil. Von Mr. Rochester kam keine Kunde. 10 Tage und noch immer kehrte er nicht zurück. Er war schon über 2 Wochen fort, als der Postbote Mrs. Fairfax einen Brief brachte. Manchmal denke ich ja, dass es bei uns zu ruhig zugeht. Aber jetzt sieht es so aus, als bekämen wir bald reichlich zu tun. In 3 Tagen wird der gnädige Herr vom Gut der Ashton zurückkehren. Und er bringt noch viele Gäste mit. Wie viele von den Herrschaften dann ihn begleiten werden, das weiß ich nicht. Aber die Ladies kommen mit ihren Zofen und die Gentlemen mit ihren Dienern. Das heißt doch für uns volles Haus. Und damit schlang Mrs. Fairfax ihr Frühstück hinunter und hastete davon, um sogleich mit den Vorbereitungen zu beginnen. Dann, 3 Tage später... Sie kommen! Et voilà! Sie kommen! 4 Reiter galoppierten die Auffahrt herauf. Nach ihnen kamen 2 offene Kutschen, voller wehender Schleier und wippender Federn. Mr. Rochester und eine Dame führen die Gesellschaft an. Ihr purpurfarbenes Reitkleid streift beinahe den Boden. Ihr Schleier weht lang im Wind. Eine Pracht von schwarzen Locken schimmert hindurch. Sehen Sie? Das ist Miss Ingram. Aus der Halle ertönte bald ein fröhlicher Tumult. Die tiefen Stimmen der Herren und die silberhellen Töne der Damen. Und durch das harmonische Konzert hindurch, klar und deutlich, der sonore Bass des Besitzers von Thornfield Hall, der seine Gäste willkommen heißt. Dann leichte Schritte die Treppe herauf, ein Trippeln, leises Lachen, Öffnen und Schließen von Türen, Ruhe. Échange de toilette. Bist du gar nicht hungrig, Adele? Du hast doch seit Stunden nichts mehr zu essen bekommen. Vorsichtig schlich ich mich zu der Hintertreppe, die direkt in die Küche führte, schlängelte mich durch das dortige Chaos hindurch in die Speisekammer, bemächtigte mich eines kalten Hühnchens, einiger Obsttörtchen, griff Brot, Besteck und Teller und trat mit dieser Beute hastig den Rückzug an. Wir hätten heute kein Abendbrot bekommen, da unten waren alle viel zu beschäftigt, um an uns zu denken.

Ich kann nicht fortfahren, ohne die vorgebrachte Behauptung zu überprüfen. Die Trauung ist sofort abzubrechen. Es besteht im vorliegenden Fall ein unüberwindliches Ehehindernis. Mr. Rochester hat eine noch lebende Ehefrau. Jane Eyre. Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Bronte. Übersetzung aus dem Englischen Gottfried Röckelein. Die Rollen und ihre Darsteller: Jane Eyre, Sascha X. Edward Rochester, Christian Redl. Mrs. Fairfax, Witta Pohl. Lady Ingram, Uta Halland. Blanche Ingram, Katharina Burova. Richard Mason, Jens Wawracek. Mrs. Reed, Angelika Thomas. Und Siegfried W. Kernen, Lea Sanft und Wolfgang Schenk. Komposition: Annie Whitehead, Posaune, und Ramesh Schottem, Perkussion. Technische Realisation: Klaus Schumann und Margitta Düver. Regieassistenz: Wolfgang Sesko. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Ohaus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit Deutschlandradio Kultur, dem Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen aus dem Jahr 2005. Eben ging der zweite Teil von Jane Eyre zu Ende. Wenn Sie dieses Hörspiel gern besitzen möchten, man kann es kaufen. Es ist im Hörverlag erschienen. Morgen erfahren Sie ab 18.30 Uhr, ob Jane Eyre und Mr. Rochester tatsächlich ein Ehepaar geworden sind. Wir haben aber jetzt noch Zeit für eine literarische Weihnachtsansprache, die die junge Schriftstellerin Carson McCullers, einem Arzt Dr. Copeland, in den Mund gelegt hat. Das Buch »Das Herz ist ein einsamer Jäger« erschien im Jahr 1940. Es war McCullers Debütroman, wie Jane Eyre das erste Buch von Charlotte Bronte war. Die Passage mit der Weihnachtsansprache liest Rainer Fino. Die Morgensonne war aufgegangen. Es versprach, ein klarer, kalter Tag zu werden. In der Küche duftete es köstlich. Auf dem Herd stand ein Topf mit Kaffee, und ein Fach des Küchenschrankes war ganz voll mit Zuckerkuchen. Sie hatten noch reichlich Zeit. Dr. Copeland wuscht sich und kleidete sich sorgfältig an. Eine Zeit lang versuchte er, die Rede zu memorieren, die er vor den Gästen halten wollte. Aber die erwartungsvolle Unruhe machte eine Konzentration unmöglich. Um 10 kamen die ersten Gäste und eine halbe Stunde später war alles versammelt. »Alles Gute und frohes Fest«, sagte der Briefträger John Roberts. Die eine Schulter etwas hochgezogen, schob er glückselig durch das überfüllte Zimmer und wischte sich das Gesicht mit einem weißen Seidentaschentuch. »Gesegnete Weihnacht!« Vor dem Hause drängten sich die Gäste. Sie verstopften die Tür. Dr. Copeland stand mitten im Vorderzimmer neben dem Weihnachtsbaum. Ihm war schwindelig. Verwirrt schüttelte er die Hände und erwiderte Begrüßungen. Persönliche Geschenke, manche säuberlich mit Bändchen verschnürt, andere in Zeitungspapier gewickelt, wurden ihm in die Hand gedrückt. Die Luft wurde immer dicker, die Stimmen immer lauter. Er rückte seine Brille zurecht und sah sich um. »Fröhliche Weihnachten, fröhliche Weihnachten!« Der Apotheker Marshall Nichols stand im Gehrock da und sprach mit seinem Schwiegersohn, der bei der Müllabfuhr arbeitete. Der Pfarrer von der Himmelfahrtskirche war gekommen, außerdem zwei Geistliche anderer Kirchen. Highboy im buntkarierten Anzug schlenderte ungezwungen durch die Menge. Kräftige, nach der neuesten Mode gekleidete junge Herren begrüßten junge Damen in grellfarbigen langen Kleidern. Mütter mit Kindern waren gekommen und betuliche alte Männer, die in ihre bunten Taschentücher spuckten. Im Zimmer war es heiß und laut. Mr. Singer stand an der Tür. Viele starrten ihn an. Dr. Copeland war sich nicht klar darüber, ob er ihn begrüßt hatte. Der Taubstumme stand allein. Irgendwie ähnelte sein Gesicht einem Bild von Spinoza. ein jüdisches Gesicht. Schön, dass er da war. Allmählich verstummte der Lärm. Alle Bänke und Stühle waren besetzt. Auf dem Fußboden saßen reihenweise die jungen Leute. In der Diele, auf der Veranda, sogar am Hof standen die Gäste in erwartungsvollem Schweigen. Nun war es soweit. Er musste reden. Aber was sollte er sagen? Vor panischer Angst war ihm die Kehle wie zugeschnürt. Das ganze Zimmer wartete auf ihn. Auf ein Zeichen von John Roberts erstarb jedes Geräusch. »Meine Brüder«, begann Dr. Copeland, verwirrt und stockte. Plötzlich aber waren die Worte da. »Zum 19. Male versammeln wir uns hier in diesem Raum, um miteinander Weihnachten zu feiern. Es war eine finstere Zeit, als unser Volk zum ersten Mal von Christi Geburt vernahm. Damals wurden unsere Leute in dieser Stadt auf dem Gerichtsplatz als Sklaven verkauft. Seitdem haben wir die Geschichte seines Lebens unzählige Male gehört und weitererzählt. Darum wollen wir heute von etwas anderem sprechen. Vor 120 Jahren wurde in einem Lande weit jenseits des Atlantischen Ozeans, in Deutschland, ein anderer Mann geboren. Dieser Mann erkannte, was Not tut, genau wie Jesus. Aber seine Gedanken befassten sich nicht mit dem Himmel oder mit dem Leben nach dem Tode. Seine Botschaft galt den Lebenden, der großen Masse derer, die arbeiten und leiden und wieder arbeiten bis zu ihrer Todesstunde. Den Menschen, die am Waschtrog oder am Kochherd stehen, die Baumwolle pflücken oder an heißen Bottichen der Färbereien arbeiten. Seine Botschaft galt uns und er hieß Karl Marx. Karl Marx war ein kluger Mann. Er studierte und arbeitete und er verstand die Welt, in der er lebte. Er hat gesagt, es gibt zwei Klassen auf der Welt, die Armen und die Reichen. Jeder Reiche lässt ein paar tausend Arme für sich arbeiten, damit er noch reicher wird. Karl Marx teilte die Menschen nicht ein in Neger und Weiße oder Chinesen, denn ob ein Mensch zu den Millionen Armen oder aber zu den wenigen Reichen gehört, war für ihn wichtiger als die Farbe seiner Haut. Karl Marx verkündete in der großen Botschaft seines Lebens die Gleichheit aller Menschen und forderte, dass der Reichtum der Welt so verteilt werde, dass es nicht mehr Arme und Reiche gebe, sondern dass jeder Einzelne seinen Anteil erhält. Eines der Gebote, die Karl Marx uns hinterlassen hat, heißt, jeder nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen. In der Diele hob sich schüchtern eine runzlige gelbe Hand. »War das der Markus aus der Bibel?« Dr. Copeland gab die entsprechende Erklärung, buchstabierte die beiden Namen und nannte die Jahreszahlen. »Hat noch jemand eine Frage? Ich möchte, dass jeder ohne Scheu Fragen stellt oder seine Meinung äußert.« »Vermutlich war dieser Marx ein Angehöriger der christlichen Kirche?« fragte der Pfarrer. »Er glaubte an die Heiligkeit des menschlichen Geistes. War er ein Weißer?« »Ja.« Aber er fühlte sich nicht als Weißer. Er hat gesagt, mir ist nichts Menschliches fremd. Er fühlte sich allen Menschen brüderlich verbunden. Dr. Copeland machte eine etwas längere Pause. Alle Gesichter waren erwartungsvoll ihm zugewandt. Worin besteht der Wert jedes Besitzes, jeder Ware, die wir im Laden kaufen? Dieser Wert hängt nur davon ab, wie viel Arbeit es gekostet hat, um einen Gegenstand zu fabrizieren oder zu schaffen. Warum ist ein Steinhaus teurer als eine Bretterbude? Weil für den Bau eines Steinhauses viele Menschen arbeiten müssen. Leute, die Mauersteine und Mörtel herstellen und andere, die Bäume für die Dielenbretter fällen. Diese Leute machen den Bau des Steinhauses überhaupt erst möglich. Dann die Männer, die das Material dorthin schaffen, wo das Haus gebaut werden soll. Außerdem die Handwerker, die Schiebkarren und Lastwagen herstellen, in denen das Material zum Bauplatz gefahren wird. Schließlich die Arbeiter, die das Haus bauen. In einem Steinhaus steckt die Arbeit vieler, vieler Menschen. Eine Bretterbude dagegen kann jeder von uns allein in seinem Hinterhof zusammenbauen. Ein Steinhaus ist deshalb teurer, weil es mehr Arbeit kostet. Wenn also jemand dieses Steinhaus kauft, bezahlt er die Arbeit, die darin steckt. Wer aber bekommt nun das Geld, den Profit? Etwa die vielen Leute, die daran gearbeitet haben? Nein, die Unternehmer, von denen sie abhängig sind. Und wenn wir das weiterverfolgen, dann sehen wir, dass diese Unternehmer andere Unternehmer über sich haben. Und die haben wieder noch höhere Unternehmer über sich. Und schließlich sehen wir, diese ganze Arbeit, die jedem Artikel seinen Geldwert verleiht, wird von einigen wenigen beherrscht. Ist das soweit klar? Ja, das verstehen wir. Verstanden Sie es auch wirklich? Er fing noch einmal von vorne an und wiederholte alles. Diesmal stellten Sie Fragen. Aber der Lehm für die Mauersteine da, kostet der kein Geld? Und Land pachten und davon ernten, kostet das nichts? Ein guter Einwand, sagte Dr. Koblenz. Grund und Boden, Lehm und Holz, das alles nennt man die natürlichen Hilfsquellen. Diese natürlichen Hilfsquellen werden nicht vom Menschen gemacht. Der Mensch erschließt sie nur und macht sie für seine Arbeit nutzbar. Ich frage also, dürfen solche Dinge Besitz eines Einzelnen oder einer kleinen Gruppe von Menschen sein? Darf ein Mensch Grund und Boden, Raum, Sonne und Regen für die Saat besitzen? Darf ein Mensch von solchen Dingen sagen, das gehört mir? Darf er sich weigern, sie mit anderen zu teilen? Marx hat gesagt, diese natürlichen Hilfsquellen müssen allen gehören. Sie sollen nicht in kleine Stücke aufgeteilt, sondern von allen gemeinsam, je nach ihrer Fähigkeit, für ihre Arbeit nutzbar gemacht werden. Das ist genau so, wie wenn ein Mann stirbt und seinen vier Söhnen einen Maulesel hinterlässt. Da werden die Söhne auch nicht den Maulesel in vier Teile schneiden, damit jeder seinen Anteil bekommt. Der Maulesel wird ihnen gemeinsam gehören und sie werden ihn gemeinsam für ihre Arbeit benutzen. Dasselbe, sagt Marx, muss auch mit den natürlichen Hilfsquellen geschehen. Nicht einer Gruppe von Reichen dürfen sie gehören, sondern gemeinsam den Arbeitern der ganzen Welt. Wir, die wir heute hier zusammen sind, haben keinen Privatbesitz. Dem einen oder anderen von uns gehört vielleicht das Haus, in dem er wohnt, oder er hat sich $1 oder $2 zurückgelegt. Aber wir besitzen nichts, was nicht unmittelbar lebensnotwendig wäre. Unser einziger Besitz ist unser Körper. Und den verkaufen wir tagtäglich, unser ganzes Leben lang. Wir verkaufen unseren Körper, wenn wir früh morgens zur Arbeit gehen und uns den ganzen Tag über plagen müssen. Man zwingt uns, ihn um jeden Preis, zu jeder Zeit, für jeden Zweck zu verkaufen. Wir sind gezwungen, unseren Körper zu verkaufen, damit wir etwas zu essen und zu leben haben. Und der Preis, den wir dafür bekommen, reicht gerade aus, um unsere Kräfte zu erhalten, um weiter für den Profit der anderen zu arbeiten. Wir werden heutzutage nicht mehr auf den Gerichtsplatz feilgeboten und als Sklaven verkauft. Aber man zwingt uns dazu, unsere Körperkraft, unsere Zeit und unsere Seele unser Leben lang fast stündlich zu verkaufen. Man hat uns aus der alten Sklaverei befreit, um uns in eine neue Sklaverei zu zwingen. Heißt das Freiheit? Sind wir noch freie Menschen? Eine tiefe Stimme auf dem Hof rief, »Das ist die reine Wahrheit. Ganz richtig, so ist es. Und nicht allein wir leben in dieser Sklaverei. Auf der ganzen Welt gibt es Millionen Sklaven aller Hautfarben, aller Rassen und aller Glaubensbekenntnisse. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt viele unter uns, die hassen die Armen der weißen Rasse. Und jene hassen uns, wie die Spinnereiarbeiter hier in der Stadt, die unten am Fluss wohnen. Die Not dieser Leute ist fast so groß wie die unsere. Dieser Hass ist vom Übel. Er kann niemals zu etwas Gutem führen. Wir müssen immer an die Worte von Karl Marx denken und die Wahrheit erkennen, so wie er sie uns gelehrt hat. Die Ungerechtigkeit der Not sollte uns nicht trennen, sondern uns alle zusammenführen. Wir müssen daran denken, dass alle Dinge auf Erden ihren Wert erst durch unsere Hände Arbeit erhalten. Diese Wahrheit von Karl Marx müssen wir immer im Herzen tragen. Die dürfen wir nie vergessen. Karl Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren. Im Jahr 2018, das vor der Tür steht, jährt sich sein Geburtstag also zum 200. Mal. Wir werden sehen, wie er in diesem Jahr begangen werden wird. Morgen aber um 18.30 Uhr hören Sie den dritten Teil des Hörspiels Jane Eyre hier im Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.